Alhamdulillah, Rabbil Alamin, alles gehört Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, darauf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, ich möchte an der letzten Predigt anknüpfen, in der wir uns versetzt haben in die Lage des Tages der Auferstehung. Diesen Tag, den Allah subhanahu wa ta'ala schon bevor er Himmel und Erde, den Tag, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, festgelegt hat. Der Tag, den er subhanahu wa ta'ala schon den ersten Menschen eingegeben hat und offenbart hat, dass er stattfinden wird. Der Tag, weswegen Allah die gesandten Propheten geschickt hat. Der Tag, weswegen Allah azza wa jall die Bücher herabgesandt hat. Eine Anleitung, um an diesem Tag glücklich und glückselig zu sein. Und eine Warnung für jeden, der die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala verweigert. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns bis ins Detail genau erklärt und mitgeteilt, was an jenem Tag geschehen wird, damit auch der Zweifel des letzten Zweiflers beseitigt wird, der sich nicht sicher ist, ob dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Informationen, wo auch immer sie herhaben könnte. Meine lieben Geschwister, unser Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam sagt, berichtet uns, dass am Tag der Auferstehung wirst du Menschen sehen, die normalerweise, die solche großen Sorgen haben, aufgrund von Sünden, die sie begangen haben, die sich in diesem Leben aber nie rechtgefertigt haben und diese Sünden, sie befürchten, dass sie deswegen zur Rechenschaft gezogen werden und sie haben Angst und sie sind ihrem Schweiß gebadet, in dem Moment errettet sie Allah subhanahu wa ta'ala. In dem Moment nimmt Allah subhanahu wa ta'ala ihre Sorge weg. Warum? Weil sie in diesem Leben einem anderen Muslim seine Sorgen weggenommen haben. Und so wird Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet berichtet hat, deine Sorgen am Tag der Auferstehung ebenfalls beseitigen. Ebenso, manche Menschen, sie haben Angst. Sie sagen, sie haben Sünden begangen, für die uns Allah noch nicht zur Rechenschaft in diesem Leben gezogen hat. Aber jetzt an diesem Tag, wo alles aufgeschrieben, alles aufgedeckt wird, befürchten wir, dass Allah uns vor den Menschen alle bloßstellen wird. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer aber in diesem Leben einen Muslim gedeckt hat, das heißt zum Beispiel seine Sünden nicht anderen weitergetragen hat und weitererzählt hat, der wird Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung ebenfalls decken. Und umgekehrt, liebe Geschwister, genauso, wer den Fehlern der Muslime nachgeht und immer schaut, was sie an Falschen gemacht haben, wie dein Vater oder deine Mutter oder deine Kinder oder deine Freunde und ganz besonders die Gelehrten der Religion, den wird Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben noch bloßstellen, noch vor dem Tag der Auferstehung. Ebenso wirst du vorfinden, dass manche Menschen überglücklich sein werden. Sie haben nichts Besonderes geleistet. Sie haben nicht besonders viele gute Taten getan, sodass ihre Waagschale besonders schwer wiegen könnte. Aber sie haben plötzlich, sehen sie, wie ihre rechte Waagschale runtergedrückt wird und ihre linke Waagschale in den Himmel fliegt. Warum? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, am Tag der Auferstehung wird nichts schwerer wiegen in der Waagschale als ein guter Charakter. Am Tag der Auferstehung wird nichts schwerer wiegen als ein guter Charakter, nichts schwerer als ein guter Charakter. Warum? Natürlich könnte man sich die Frage stellen, ist denn nicht La ilaha illallah wertvoller als ein guter Charakter? Erstens, La ilaha illallah ist der beste gute Charakter, denn es geht ja um den Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, es wird nichts schwerer wiegen in der Waagschale des Gläubigen. Insofern wird vorausgesetzt, dass es ein Muslim ist, der seine Säulen erfüllt, der Religion, seine Säulen des Islam und seine Säulen des Iman erfüllt. Ebenso, liebe Geschwister, wirst du am Tag der Auferstehung insha'Allah ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam begegnen. Und du wirst Menschen um ihn herum finden, die mit ihm in diesem Leben zusammen waren. Seine Sahaba radiyallahu anhum. Aber es wird auch Menschen dort geben, die keine Sahaba waren. Aber was haben sie gemacht? Sie haben in diesem Leben sich gekümmert um mindestens zwei kleine Mädchen. Sie haben zwei kleine Mädchen zu sich genommen, entweder eigene oder fremde, und haben sie aufgezogen. Und diese Menschen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer sich um zwei kleine Mädchen gekümmert hat, bis sie erwachsen geworden sind, der wird mit mir zusammen sein. Und dabei hat er sallallahu alaihi wasallam seine Finger zusammengedrückt, um zu sagen, dass sie wirklich zusammen sein werden. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt ebenfalls, dass manche Menschen Licht bei sich haben werden. Auf eine Art und Weise, das weiß nur Allah Azza wa Jalla. Aber wir glauben daran, weil der Prophet es uns so mitgeteilt hat. Sie werden mit sich Licht haben. Und dieses Licht, damit werden sie natürlich ihren Weg sehen können. Denn ihr wisst, dass überliefert wird, dass die Hölle dunkler ist als die dunkelste Nacht, die man sich vorstellen kann. Und über der Hölle ist die Höllenbrücke. Und diese Höllenbrücke zu überqueren, dafür brauchst du Licht. Deswegen werden die Heuchler am Tag dafür zu den Gläubigen sagen, gebt uns etwas von dem Licht, was Allah euch gegeben hat. Und dann wird man ihnen sagen, kehrt zurück und sucht euer Licht in der Hölle, Gott bewahre. Aber der Gläubige wird Licht haben. Und ein besonderes Licht erhält er dafür, wenn jemand von klein auf schon als Muslim groß geworden ist, von klein auf religiös gewesen ist, von klein auf als aufrichtiger Gläubiger, die den Islam praktiziert hat und nicht erst mit 40, 50, 60, 70, 80 oder 100 Jahren den Weg zum Islam zurückgefunden hat. Das ist zwar eine gute Sache, aber je länger man im Islam ist und je länger man gottesfürchtig war und je länger man gebetet hat, desto wertvoller ist es bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls, liebe Geschwister, wirst du sehen, am Tage der Auferstehung werden manche Menschen vor den Abermilliarden von Kindern Adams. Sie werden nach vorne gerufen und sie dürfen vor allen Weltenbewohnern von den Paradiesfrauen aussuchen, wen sie aussuchen möchten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das sind diejenigen Menschen, die, obwohl sie die Möglichkeit dazu hatten, ihrem Zorn Frauen freien Lauf zu lassen, trotzdem ihren Zorn zurückgehalten haben. Sie haben die Möglichkeit gehabt, sie waren im Recht, sie haben die Möglichkeit gehabt, sich zu rächen, aber sie haben es nicht gemacht. Und sie haben verziehen für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben verziehen für diesen Tag der Auferstehung, an dem sie von Allah azza wa jall mit viel gewaltigerem belohnt werden möchten, als mit irgendwelchen Gütern dieses Lebens. Und der Prophet sagte ebenfalls sallallahu alaihi wasallam, für diejenigen Menschen, die nicht überheblich sind, für die Menschen, die unterwürfig sind und asketisch leben, auf die islamisch korrekte Art und Weise asketisch leben. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, wer manche Kleidung aus Unterwürfigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala unterlässt, gemeint ist die überhebliche Kleidung, und weil er nicht auffallen möchte unter den Menschen, zieht er das an, was auch alle anderen Menschen anziehen. Also sowohl gemeint ist, dass er nicht nur das anzieht, was reiche Leute anziehen zum Beispiel. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, obwohl er dazu imstande gewesen wäre, denn das ist die entscheidende Voraussetzung, den wird Allah am Tag der Auferstehung vor allen Geschöpfen rufen und ihn vor die Wahl stellen, und er darf sich die Gewänder des Glaubens aussuchen. Er darf sich etwas von den Gewändern des Glaubens aussuchen. Ihr wisst, unser Prophet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ist der Erste am Tag der Auferstehung, der eingekleidet wird sallallahu alaihi wasallam, denn die Menschen werden barfüßig, nackt und unbeschnitten auferstehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns dies mitgeteilt hat. Liebe Geschwister, es gibt vieles, worüber der Prophet uns berichtet hat sallallahu alaihi wasallam, Details, die anscheinend kein Prophet vor ihm den Menschen offenbart hat. Details, die anscheinend kein Prophet vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewusst hat. Und deswegen finden wir diese Beschreibungen nur im Koran und der Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten noch mehr belohnen als jeden anderen Propheten für seine Entsendung zu seinem Volk oder zu seinem Stamm belohnt hat, denn Allah ist dazu imstande. Und meine lieben Geschwister, es gibt noch viele Details, die wir inshallah ta'ala in den kommenden Predigten erwähnen werden. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.